diese Line, hoff, dass du verzeihst, zu viel Streit, keiner von ihnen musste sein. Du bist allein und ich kann wieder nicht bei dir sein. So viel Leid macht sich in dir breit, es tut mir leid, dass ich dich so oft verletzt hab. Es tut mir leid, dass ich dich so oft versetzt hab. Kann schon sein, dass ich es nicht gecheckt hab, doch ich will es besser machen, Schatz, ich bin sesshaft. So oft hab ich dir schon weh getan, doch jedes Mal nahmst du mich in den Arm und sagst, das macht nichts. Doch das macht es schon, weil es einfach Fakt ist. Fakt ist, dass du wie ein Schatz bist. Mann, ich pack's nicht. Um mich rum der ganze Scheiß, es tut mir leid. Und ich hoffe, dass du mir irgendwann verzeihst. Ich schenk dir Zeit. Und wenn es sein muss, warte ich bis in die Ewigkeit. Es tut mir aufrichtig leid. Und ich hoffe, dass du mir verzeihst. Bitte scheiß auf den Streit. Das sind meine Zeilen für dich. Und vergiss sie nicht. Wenn es doch mal schwer wird, denn ich liebe dich. Es tut mir aufrichtig leid. Und ich hoffe, dass du mir verzeihst. Bitte scheiß auf den Streit. Das sind meine Zeilen für dich. Und vergiss sie nicht. Wenn es doch mal schwer wird, denn ich liebe dich. Keiner ist perfekt, vor allem nicht ich. Das ist keine Ausrede, doch ich brauche dich. Und wenn mich wieder mal Eifersucht frisst, nehme ich einen Stift und schreib einen Song für dich. Du sagst mir jeden Tag, wie sehr du mich liebst. Doch weiß ich nicht, warum mein Herz vor Eifersucht trieft. Ich hab die Augen zugehabt, Mann, ich war so blind. Doch jetzt mach ich sie auf wie ein neugeborenes Kind. Ich kann dir nicht alles geben. Oh verdammt nochmal, ich mach mir so viele Gedanken den ganzen Tag. Was kann ich besser machen, was kann ich ändern, bevor ich Panik krieg und das Boot droht zu kentern. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch sagen soll. Der Scheißblock ist leer und das dumme Blatt ist voll. Bitte zweifel nicht an meiner Liebe zu dir. Und ich hoffe eines Tages verzeihst du auch mir. Es tut mir aufrichtig leid und ich hoffe, dass du mir verzeihst. Bitte scheiß auf den Streit. Das sind meine Zeilen für dich und vergiss sie nicht. Wenn es doch mal schwer wird, denn ich liebe dich. Es tut mir aufrichtig leid und ich hoffe, dass du mir verzeihst. Bitte scheiß auf den Streit. Das sind meine Zeilen für dich und vergiss sie nicht. Wenn es doch mal schwer wird, denn ich liebe dich.